Du weißt, ich komme ungern zu spät. Kräftig rummelte er sich mit dem Handtuch ab, sprühte sich reichlich mit Royal Lime und rieb sich Right Guard unter die Achseln. Mit Absicht ging er nackt ins Schlafzimmer, tat so, als ob er sich noch die Ohren abtrocknete. Ich bin gern pünktlich. Du weißt doch, dass ich nicht mitgehe. Deswegen duschst und parfümierst du dich. Red keinen Unsinn. Beeil dich. Wir kommen sonst zu spät. Wütend warf Ruth die Vogue nach ihm, in der sie geblättert hatte. Zu spät. Zu spät. Das ist alles, was du im Kopf hast. Du weißt sehr gut, wenn wir pünktlich kommen, ist kein Mensch bei den Rosettis. Er ist noch nicht aus dem Geschäft zurück und sie dreht sich gerade die Locken. Und hör auf, hier nackt herumzustolzieren. Wegen dir habe ich meine Religion gewechselt. Das Essen. Hab mich beschneiden lassen und hab mich mit einem blödsinnigen Käppi auf dem Kopf verheiratet. Ich dachte gerade... Du? Du wirst dir die Knöpfe abreißen, Felix. Nenn mich Mäusche. Versuch nicht witzig zu sein. Komm her. Setz dich zu mir. Ich knöpfe dir die Manschettenknöpfe ein.